Deutschlandfunk. Corso. 1946 auf Sansibar geboren, 1991 an AIDS gestorben. Die 45 Jahre dazwischen füllte Freddie Mercury nicht nur, aber auch als Diva, als Partylöwe, Ikone der Schwulenbewegung und natürlich als eine der wichtigsten Figuren des Rock'n'Roll. Heute wäre er 70 Jahre alt geworden. Eine Erinnerung von Thomas Spickhofen. Manche Titel von Queen klingen bis heute wie die Lebens-DNA des Freddie Mercury. Strotzend vor Kraft, unersetzlich, nicht aufzuhalten. Als Farrukh Bulsara wächst Freddie Mercury in Sansibar und Indien auf. Später flieht die Familie nach London. Hier holt er seinen Schulabschluss nach, studiert Kunst, macht Musik und gründet 1970 mit Gitarrist Brian May und Schlagzeuger Roger Taylor die Band Queen. Kurz danach stößt auch John Deacon als Bassist dazu. Mit Freddies Killer Queen gelingt ihnen der internationale Durchbruch. She's a killer queen. Niemand kann die Spannbreite, die Kreativität und die Opulenz dieser Musik so kraftvoll und so kapriziös zugleich auf die Bühne bringen wie Freddie Mercury. Ich trage gern dick auf, bekennt er selbst einmal. Breitbeinig, vorn an der Rampe, vor Zehntausenden, manchmal Hunderttausenden, eine einzigartige Pose aus Kraft, Herrschaft und Sex. Das Leben des Freddie Mercury ist ein Leben gegen die Norm, voller Kreativität und Inspiration, aber auch voller Unruhe und Rastlosigkeit. Als brenne seine Lebenskerze an beiden Enden gleichzeitig, meint er selbst einmal. Er ist Stimme und Gesicht von Queen, legt aber Wert auf die Feststellung, wir sind ein Gesamtkunstwerk, das durch künstlerischen Kampf entsteht. Ihr werdet das ja nicht glauben, aber wir haben vom ersten Tag an miteinander gekämpft. Wir kennen uns ja schon von der Universität und wir haben immer um musikalische Ideen gefightet. Wir sind vier starke Egos, aber dieser Kampf hält uns zusammen. Wir alle haben Egos und all das, so wir haben immer fighting. Aber ich denke, das Fighting seems to keep us together. Die Klassiker von Queen erkennt man oft schon in der ersten Sekunde. Prägnant, originell und immer mit dem Mut zum Pathos. Das gilt ganz besonders für ihren größten Titel Bohemian Rhapsody. Große Oper auf der Rockbühne. Tragik und Ironie, bombastische Klänge und zarte Töne. Mama, life is just als Freddie Mercury im November 91 stirbt, ist er gerade einmal 45 Jahre alt. Aber er hinterlässt ein Gesamtwerk, wie nur wenige Künstler.